Dieser da, mein Bruder, hat 99 weibliche Schafe, ich aber nur ein einziges Schaf. Dann sagte er, vertraue es mir an, und er überwand mich in der Rede.